Ich habe mich bei der Darstellung der Ganzheit auf Bohm bezogen, weil er sich sehr stark damit auseinandergesetzt und sich besonders klar dazu geäußert hat. Viele der großen Physiker, die in den 20er und 30er Jahren, als die Quantenphysik sich entwickelte, über diese Dinge nachdachten, kamen zu ganz ähnlichen Ergebnissen, unter anderem auch der Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli. Für ihn war der einzig akzeptable Standpunkt, dass die beiden Seiten der Wirklichkeit, die quantitative und die qualitative, die physische und die psychische, miteinander vereinbar sein müssen. Befriedigend, sagte er, könne nur ein Weltbild sein, das Physis und Psyche oder Materie und Geist als komplementäre Aspekte derselben Wirklichkeit erkennt. Der Biologe und Nobelpreisträger George Wald schrieb 1988: »Vor ein paar Jahren gewann ich den Eindruck, dass sehr verschiedenartig erscheinende Probleme auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können, unter der Hypothese, dass der Geist nicht etwa, wie ich bisher gedacht hatte, eine sehr späte und auf Organismen mit hochkomplexem Nervensystem beschränkte Entwicklung in der Evolution des Lebendigen darstellt, sondern dass Geist immer schon vorhanden war und dieses Universum überhaupt nur deshalb Leben hervorgebracht hat, weil der immer und überall vorhandene Geist es dazu anleitete. Wald zitiert die Physiker Arthur Eddington, Erwin Schrödinger und Wolfgang Pauli und fasst zusammen: Das heißt doch am Ende, dass man der Materie ebenso wenig einen geistigen Aspekt absprechen kann wie den Elementarteilchen Welleneigenschaften. Geist und Materie sind die komplementären Aspekte der einen Wirklichkeit. Auch wenn wir über die abstrakt erscheinenden Schlussfolgerungen der Physik bis zu diesem Punkt gelangt sind, heißt das nicht, dass Ganzheit eine weit abgelegene mystische Wirklichkeit ist. Nein, sie ist stets eben hier und eben jetzt, näher sogar als Zeit und Raum und die Dinge, die wir in Zeit und Raum wahrnehmen. All das, Zeit, Raum und Dinge, haben wir nur durch unser Denken aus der Wirklichkeit herausgelöst. Und wir können die Ganzheit intuitiv spüren, wenn wir das Gespinst des Denkens durchschauen, wenn wir sehen lernen, wie sehr es unser Wahrnehmen und Fühlen all die Jahre verzerrt hat. Unsere Frage nach der Materie hat uns auf die Ganzheit gebracht. Was sind diese winzigen Stoffklümpchen eigentlich, aus denen die Welt angeblich besteht? Wir hätten auch andersherum vorgehen können mit der Frage: Was sind eigentlich diese angeblich in unseren Köpfen befindlichen kleinen Dinger, die wir als individuellen Geist oder als individuelle Psyche bezeichnen? Wir werden uns das in meinem nächsten Brief ansehen. Und dabei werden wir sehen, dass wir beim Erforschen der Psyche wieder an die Stelle kommen, wo nicht mehr zu bezweifeln ist, dass Geist und Materie schon immer zwei Aspekte der einen Wirklichkeit sind.